Fackers, Facken, Facker, Facker ins Gesicht. Wir facken Facker, doch ein kleiner Junge glaubt es nicht. Doch irgendwann kommt die verfickte Message fucking an. So wie wir rollen, landen wir beim Verkehrsamt. Facken, Fackers, Facken, Facker, Facker ins Gesicht. Wir facken Facker, doch ein kleiner Junge glaubt es nicht. Doch irgendwann kommt die verfickte Message fucking an. So wie wir rollen, landen wir beim Verkehrsamt. Phase. Der Wind vielleicht vom Felde her, da wachsen übrigens Grase in üppigen Massen und es ist kaum zu fassen. Plötzlich steht da ein neuer Benz da, geh bloß weg vom Fenster. Veronika, der Lenz ist da, sind die ersten Fenster. Doch wir sind immer noch die Fuck ins Gesicht. Wir facken Facker, doch ein kleiner Junge glaubt es nicht. Doch irgendwann kommt die verfickte Message fucking an. So wie wir rollen, landen wir beim Verkehrsamt. Fuck, Fuckers, Facken, Facken, Facker ins Gesicht. Fuck, Facker, doch ein kleiner Junge glaubt es nicht. Doch irgendwann kommt die verfickte Message fucking an. So wie wir rollen, landen wir beim Verkehrsamt. Wir sind die Fuck-Fuck-Fuckers im Nieswiener und Totten. Totten ihre Beute und spielen wir nur an hottesten Performance-Orten. Torte? Nein, keine Torte. Willst du wissen warum? Erstens essen wir nur von Beleid und zweitens sind wir immer noch die. Fuck-Fuckers, Fuck-Fuck-Fuck-Fuck ins Gesicht. Fuck-Fucker, doch ein kleiner Junge glaubt es nicht. Doch irgendwann kommt die verfickte Message fucking an. So wie wir rollen, landen wir beim Verkehrsamt. Fuck-Fuckers, Fuck-Fuck-Fuck ins Gesicht. Fuck-Fucker, doch ein kleiner Junge glaubt es nicht. Doch irgendwann kommt die verfickte Message fucking an. Well, wir wurden gefragt im Vorhinein, was ist eure Musik? Was macht ihr für Musik? Und wir haben eine Erklärung für unsere Musik. Unsere Lieder machen geil und wir sind total heil, total heil. Froh, dass sie das auch so sehen und noch immer bei uns stehen, respektive sitzen. Fuck, Fuckers, Facken ins Gesicht. Wir facken Facker, doch ein kleiner Junge glaubt es nicht. Er glaubt es nicht, doch irgendwann kommt die verfickte Message fucking an. So wie wir rollen, landen wir beim Fuck-Verkehrsamt. Facken ins Gesicht. Wir facken Facker, doch ein kleiner Junge glaubt es nicht. Er glaubt es nicht. Doch irgendwann kommt die verfickte Message fucking an. So wie wir rollen, landen wir beim Fuck-Verkehrsamt. Messstelle 80. Geht nur. Yes.